irgendwie gegen die Menschlichkeit vergehen und das Menschenleben als solches eben irgendwie missachten. Ja, das schon, ne? Aber ich meine jetzt die Leistungen als Offizier, ne? Dass er dafür verurteilt wird, das sehe ich nicht. Ja, für seine Leistung als Offizier wird er nicht verurteilt, sondern er wird eben, dafür ist er verurteilt worden, dass er eben nicht unterschieden hat zwischen den Notwendigkeiten einer Kriegsführung und, wie soll ich sagen, Verbrechen gegen den Krieg. Ja, dafür finde ich auch vollkommen richtig, dass sie verurteilt werden. Ich finde es sogar noch viel zu milde, die Strafe, weil sie da aufhören hätten müssen, an dem Punkt, wo sie einsahen, dass der Krieg für Deutschland vollkommen sinnlos ist. Ja. Sie haben die Leute geopfert und dafür müssen sie noch viel mehr bestraft werden, weil sie ja praktisch angegeben haben, dass sie die Sache nur im Kleinen sabotiert haben, ne? Und doch an der Quelle saßen, wo sie einen großen Handstreich machen hätten können. Ne? Ja. Ja, der Reporter verlässt dann irgendwann in der Umfrage seine Rolle und er fragt nicht nach der Meinung des Befragten, sondern er gibt seine eigene Meinung dazu und diskutiert. Herr Steinbach, würden Sie sagen, das ist eine typische Diskussion, die man in der deutschen Öffentlichkeit wiederfindet? Zu der damaligen Zeit, ja, wir sehen das Interesse des Befragten, die Wehrmacht gewissermaßen zu entlasten. Er spricht die Alliierten an. Er hat überhaupt kein Gespür dafür, dass Eisenhower mit seinen Armeen und Montgomery mit seinen Armeen Konzentrationslager befreit hat. Während die Wehrmacht, und das hat selbst Andreas Hillgruber gesagt, im Grunde einen Beitrag dazu leistete, dass diese Konzentrationslager bis in die letzten Kriegstage hinein funktionieren konnten. Es ist ein schwieriger Prozess der Erkenntnis, der selbst, das zeigt die Reportage, wortgewandte Rundfunkreporter sprachlos machen kann. Denn man merkt irgendwann, dieser Reporter staunt sein Gegenüber nur noch an und versucht ihn gewissermaßen als Einzelnen zu überzeugen von der Richtigkeit dieses Prozesses. Das ist rührend zu sehen, ist bewegend zu sehen und zeigt eigentlich auch, dass sich da etwas bewegt. Auch dieser Reporter kommt mit Sicherheit nicht aus der Propagandaküche Goebbels. Er spricht ganz anders. Bei der Deutung der Ereignisse, die auch die Deutschen natürlich vornehmen mussten, das haben wir eben schon erwähnt, halfen einige Prominente, die früher aus der Literatur bekannt waren. Erich Kästner zum Beispiel auch als Prozessbeobachter. Und wenn wir beim Radio bleiben, dann finden wir auch zum Beispiel Erika Mann, Tochter von Thomas Mann, die erst in der Schweiz, dann in den USA im Exil gelebt hat, für die BBC berichtet hat, für verschiedene Zeitungen auch Kriegsberichterstatterin, damals auch bei der Landung der Alliierten in der Normandie mit dabei. Sie blieb natürlich nicht nur bei der Schilderung, bei der Beschreibung der Angeklagten. Sie hat dann den Hörern auch erzählt, was man denn nun vom Prozess allgemein zu halten hat. Ich muss sagen, dass der erste Eindruck natürlich ein ungeheuer starker war. Es war der erste Anblick dieser 20 Leute, die mehr als irgendwelche anderen 20 Leute auf der Welt verantwortlich sind für das beispiellose Unheil, das über dem ganzen Erdball heraufbeschworen worden ist, die nun so unscheinbar zusammengepfercht sitzen zu sehen, nicht wahr, war ein äußerst merkwürdiges Bild. Etwas späterhin kann man sagen, dass manche von uns, manche von den Zuschauern, Zuhörern und vielleicht auch manche von denen, die nur unsere Berichte oder andere oder Radioberichte oder etwas hören, dass denen vielleicht zumute gewesen sein könnte, als ob der Prozess nicht aufregend, nicht dramatisch, nicht sensationell genug aufgezogen sei. Ich habe diesen Eindruck auch zunächst vielleicht gehabt. Aber ich muss heute sagen, dass nach längerem Zuschauen und Nachdenken ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Prozessführung, so wie sie ist, die richtige ist. Und zwar aus folgendem Grund. Der Prozess ist kein Sensationsprozess, sensationell, wie sein Gegenstand zweifellos ist. Er soll keiner sein. Er ist weniger zur Aufregung und Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die Geschichte gedacht. Und die ungeheuer gewissenhafte und manchmal vielleicht beinahe pedantische Art, in der diese ungeheure Fülle von Tatsachenmaterial ruhig und undramatisch präsentiert ist, hat, glaube ich, ihre großen Vorzüge